Ghetto Bus, pumpt auf dem Asphalt. Ghetto Bus, pumpt auf dem Asphalt. Ah, Ghetto Bus, this is King in the Hood, Hood. This is Bombe, das macht jeden hier kaputt, Put. Fühl den Sound, das Beton, den ich spuck in deinen Mund, Mutterficker, guck. Ich bring den Sound aus dem Block, Junge, ich pump wie ne Glock in deinen Kopf, Junge. Headbanger, Ficker, wenn ich auf die Klaps spucke. Das ist Mittelfinger, Junge, das ist Rap-Mucke. Ich hol mir bald ein Bentley mit bösen Pose-Boxen, Bitch. Big Boss-Style, Junge, ich geb Monster-Fick. Mach den Sound laut. Meine Freunde sagen mir, wenn ich so weitermach, bin ich in 2 Jahren taub. Ich lass es mies ballern, Junge, wie die PLO. Liefer Bretter aus den Boxen und du gehst K.O. Das ist AZ-RAF, Deutschlands Terrorist, Ficker, ich bin Bang Bang. Ah, Ghetto Bus pumpt auf dem Asphalt. Ah, Ghetto Bus, guck wie der Bass knallt. Ah, Ghetto Bus, komm, heb den Pegel an. This is Ghetto Sound in dein Schädel, Mann. Ah, Ghetto Bus pumpt auf dem Asphalt. Ah, Ghetto Bus, guck wie der Bass knallt. Ah, Ghetto Bus, komm, heb den Pegel an. This is Ghetto Sound in dein Schädel, Mann. Der Beat knallt, ich bin Don in der Hood. Hey, keiner kann mich stoppen, denn ich bomb dich kaputt. Yeah, ich hab das Game in der Tasche wie ne PSP. Ich verbreite Terror, Mutterficker, fick die GSG. Pump Eisen, Junge, ich muss mich in Form halten. Schreit an meine Zeilen, die wie Schellen in dein Ohr knallen. Ich hinterlasse Spuren, wenn ich kicke wie Kareem. Nur, dass er verloren hat gegen Boost, das wird mir nie passieren. Ah, Ghetto Bus, ich mache ein Erdbeben. Das haut dich vom Hocker, so als würde dich ein Pferd treten. Das ist G-Star, Street-Style, Junge. Ich komm raus, du gehst drauf wie beim Kriegsball, Junge. Ich mach einen Donut und halt Mittelfinger aus dem Fenster. Ich geb rundum Fick auf alles wie ein Penner. In dein Hirn, ah, Ghetto Bus 07. Ich liefer die Songs, die später in den Blocks kursieren. Ah, Ghetto Bus pumpt auf dem Asphalt. Ah, Ghetto Bus, guck wie der Bass knallt. Ah, Ghetto Bus, komm, heb den Pegel an. This is Ghetto Sound in dein Schädel, Mann. Ah, Ghetto Bus pumpt auf dem Asphalt. Ah, Ghetto Bus, guck wie der Bass knallt. Ah, Ghetto Bus, komm, heb den Pegel an. This is Ghetto Sound in dein Schädel, Mann. Ghetto Bus, Ghetto Bus, Ghetto Bus, Ghetto Bus pumpt auf dem Asphalt. Ghetto Bus, Ghetto Bus, Ghetto Bus, Ghetto Bus pumpt auf dem Asphalt. Ghetto Bus, Ghetto Bus, Ghetto Bus, Ghetto Bus pumpt auf dem Asphalt. Ghetto Bus, Ghetto Bus, Ghetto Bus, Ghetto Bus pumpt.